Kundgabe 2765. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.6.1943. Vaterworte. Dass ihr euch zu mir bekennet, ist mein Verlangen. Dass ihr mir wohl erfüllen könnt, so ihr willig seid. Euer Herz soll euch antreiben, mir zuzustreben. Und dann folget dem Verlangen eures Herzens. Gebt der Stimme in euch Gehör. Denn ich bin es selbst, der zu euch spricht, der sich im Verlangen eures Herzens kundgibt. Es ist der Geist in euch, der mein Anteil ist und der zu seinem Vatergeist verlangt. Und diesen sollt ihr sprechen lassen, und so ihr meiner Stimme lauschet, so ihr tut, was sie euch zu tun heißt, werdet ihr mich bald erkennen als euren Vater und mich auch lieben lernen. Meine Liebe ziert euch und bleibet fortan bei euch. Und meine Liebe wird euch führen und lenken. Ihr werdet euch meinem Einfluss nicht entziehen können. Es wird euch drängen, mich zu suchen, und also will ich mich auch finden lassen. Und darum merket auf, so ich an eure Herzen klopfe, öffnet mir, lasset mich ein und weiset mich nicht ab, denn ich allein bringe euch den Frieden. Mit mir klopfet noch ein anderer an eures Herzens Tür, der auch Einlass begehrt. Es ist mein Gegner. Es ist die Welt mit ihren Freuden, die meine Stimme übertönen will und Gehör von euch fordert. Lasset euch nicht betören von ihr. Nehmt Abstand von den Genüssen dieser Welt. Achtet nur auf mich, was ich euch verheiße. Denn mein Wort ist Wahrheit. Meine Worte bringen euch den Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. Nehmet mich auf in euer Herz und wisset, dass ihr mich nicht mehr hergebet, so ihr einmal meine Nähe gespürt habt und von meiner Liebe erfasst worden seid. Denn ich bin euer Vater und verlange nach euch, nach meinen Kindern. Darum strebet auch ihr die Vereinigung an mit mir, der ich euch liebe von Anbeginn. Amen.